Hallo ihr Lieben da draußen und nach wieder mal einer Pause herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts und dieses Mal aus Frankreich, aus meiner neuen Wohnung. Und ja, ich finde die eigentlich ganz gut. Ich bin umgezogen, wie ihr wisst. Mein Deutsch wird dadurch nicht besser, denn jetzt rede ich auch noch andauernd Französisch. Und ja, ich finde es hier ganz lustig, in den kleinen verschlafenen Örtchen, wo es mich zurzeit hingezogen hat. Also, was ist passiert, seitdem ich das letzte Mal gepodcastet habe, ist doch eigentlich egal, oder? Also auf jeden Fall, was in der Welt passiert ist, leider sehr viele böse und schlimme Sachen, dann aber auch andere Sachen, die weniger schlimm und böse sind. Und dann gab es dann auch noch die guten Sachen. Wobei an die erinnert sich ja meistens niemand. Leider. Naja, ich habe mir immer noch keinen Schaumstoff-Dingsbums gebastelt, also müsst ihr mich weiter noch so ertragen. Und ich würde jetzt sorry auf Deutsch sagen, aber da gibt es so viele dieser Lauten, die dann die anderen Lauten machen, die eigentlich nicht so gut sind. Ja, man kann es auch so ausdrücken. Na, wie gesagt, Deutsch wird auch nicht besser, leider. Doch, was soll's, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Deutsch. Was ist passiert seit dem letzten Mal bei mir, also bis auf das ich umgezogen bin? Passiert eigentlich vieles. Also ich war erstmal in der Normandie, das müsst ihr kennen, wenn ich euch jetzt sage, in kleinem Städtchen, das Caen heißt oder so ähnlich, klingt, das Schlimme ist, der Name des Ortes wird total anders geschrieben als ein anderes böses französisches Wort, das so viel wie Penner oder Arschloch heißen würde. Und es wird sehr, sehr ähnlich ausgesprochen. Und ja, ich habe da meine Probleme, das auszusprechen, daher versuche ich es zu vermeiden. Auf jeden Fall, ich war also in der Normandie, sagen wir es mal so, das ist einfach auszusprechen und es gibt keine bösartigen Wörter, die da ähnlich klingen. Und der Grund dafür war, dass, ja, jetzt schweife ich ein bisschen ab, und zwar gehen wir mal zurück, bevor ich geheiratet hatte, hat sich meine Frau ein Hochzeitskleid nähen lassen von den Schwestern aus diesem Kloster. Und die Schwester, die das gemacht hat, also sie wollte kein Geld annehmen. Wir haben das Material bezahlt. Vielleicht habe ich darüber eigentlich auch schon geredet. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall kommt mir das so ein bisschen bekannt vor. Naja, auf jeden Fall wollten die kein Geld dafür. Und das Kleid ist super geworden. Ich kann die auch eigentlich nur weiterempfehlen. Und ja, die hatten einen Tag der offenen Tür und da können Leute kommen, um zu helfen, also so Tische aufbauen, Sachen draufstellen, verkaufen. Und meine Schmusi und ich sind dann dort für 2,5 Tage, also 2 Nächte und 2,5 Tage, waren wir dann dort, die mitgeholfen hatten. Also erstens, ich hatte sowas wie Postkarten als Grafiken ausgedruckt. Und die gingen eigentlich ziemlich super, finde ich. Und dann waren wir am besten Stand überhaupt, und zwar dort, wo es Kuchen gibt. Ja, Kuchen, Nüsse und Torten und sowas, also das haben wir dann verkauft. Und gleich neben uns war dann Marmelade und Konfitüre und sowas, also schon eine tolle Ecke. Auf jeden Fall, es war super interessant und es war super interessant, das Klosterleben ein bisschen von innen zu sehen und ja, zu sehen, wie die Schwestern miteinander kommunizieren. Zum Beispiel wird eine Schwester gerufen und sie befindet sich 50 Schritte vor euch. Dann, passt jetzt mal auf, das finde ich super lustig, wird die nicht mit Namen gerufen. Man sagt dann nicht, hallo Schwester Marie Margarete oder was weiß ich, sondern man klopft in die Hände. Und das Lustige ist, jede Schwester hat eine andere Anzahl des Klopfens, mit Pausen, ohne Pausen, also fast sowas wie ein Morsezeichen. Und sollte die Schwester gerufen werden aus irgendwelchen Gründen und sie ist außer Sichtweite, dann gibt es dann eine Glocke, die irgendwie so im Zentralteil des Klosters ist. Und da wird dann so geläutet, und zwar ebenfalls genauso wie mit dem Klopfen in die Hände, dass man da halt eben ja, viermal läutet für diese Schwester, dreimal für diese, zweimal mit einer Pause und einmal für eine andere. Und ja, das finde ich dann schon ganz, ganz lustig. Außerdem gibt es da nicht nur französische Schwestern, sondern es gibt auch sehr, sehr viele, die aus Vietnam kommen. Und da wir auch Verpflegung hatten, hatten wir zweimal ein vietnamesisches Gericht gekostet, das wirklich lecker und interessant war. Und das war irgendwie wie so eine Kohlroulade, wobei es war durchsichtig und da drinnen gab es außer Reis ganz viele Meeresfrüchten, kleine Krabben und sowas, also mit einer Soße. Ja, schmeckt auf jeden Fall lecker, genau. Und jetzt kommen wir nicht zu der Rubrik Wutanfall. Heute gibt es keinen Wutanfall, heute bin ich gut drauf. Heute will ich euch meine Gruppe vorstellen und ich kann es nicht glauben, dass ich die nicht vorher schon vorgestellt habe, wirklich. Ich glaube es nicht, denn wirklich, ja, mein neues Lieblingswort, die heißen Zinkanfang oder im Französischen Début sur le Zinc. Und ich stelle wie immer einen Link auf meinen Blog robenwaukas.blogspot.com. Und ja, die Gruppe, ja, soll ich euch großartig was über die Gruppe erzählen? Nö, ich stelle auch den Wikipedia-Link, so kann sich jeder das mal anschauen. Es gibt leider keine deutsche Übersetzung davon, nur Französisch, Englisch und irgendwas, das Polnisch oder Russisch oder so sein könnte. Ist auf jeden Fall auf Kyrillisch geschrieben und ich schäme mich jetzt, da mein Kyrillisch wirklich schlecht ist. Früher konnte ich das mal sehr gut, müsste mal nachgeholt werden. Doch vorerst lerne ich wieder mal Gitarre zu spielen. Und wieso, fragt ihr euch oder auch nicht? Deshalb, weil ich dann diese ganzen Bands und Lieder und sowas, die ich mag, dann selber spielen kann. Und keine Sorge, Leute, ich spiele euch das nicht vor. Denn ich will euch auch nicht quälen oder so. Das Lied, das ich euch vorstelle, von Début sur le Zinc, heißt Die Wörter der Liebe, der Liebeswörter, Les Mots d'amour. Und es geht um einen Jungen in der Schule, der sich nicht wirklich gut ausdrücken kann, jetzt so beim Sprechen, so Live-Kontakt, also so im richtigen Leben. Sondern er schreibt dann Liebesbriefe und ja, die widmet er dann in diesen Song seiner Geliebten, die er aber nicht angesprochen hatte. Auf jeden Fall, ihr könnt es auf YouTube finden, vielleicht stelle ich den Link ja auch vor. Ansonsten, das war's dann von mir hier aus dem Zentralfrankreich oder so, halb Nord, halb westlich, halb zentral, ja. Wie auch immer, ich verbleibe mit einem Gruß, wünsche euch eine schöne Woche und ja, viel Spaß mit Début sur le Zinc. Ja, lauter Les contes à rebours, oublier le temps d'un refrain. Doch nicht, servus. Ich habe eigentlich Lust zu reden. Und ja, ich finde das lustig, wie faul ich manchmal bin, da jetzt einfach mal das leiser oder lauter zu stellen, sondern ich klicke dann hier auf meinen Dingsbums und klicke und klicke und klicke und dann hört ihr halt eben diesen Blip, Blip, Blip, Blip, diese Macintosh-Geräusche, wobei das ja auch ja, eine Art Werbung ist, drücke ich mich jetzt mal so aus. Also, wie gesagt, doch nicht Schluss. Und zwar, ich habe über etwas vergessen zu reden, über das ich eigentlich nicht reden möchte. Klingt irgendwie blöd, wenn ich das so sage. Nee, also es geht nicht darum, dass ich nicht darüber reden will. Und ja, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Das fängt ja schon fast wie so eine Domian-Folge zu werden. Ich wollte ein paar Wörter zu Macintosh, zu Apple und zu Steve Jobs sagen. Und zwar jetzt nicht wie die ganzen anderen Leute, wir werden dich vermissen, ein großer Mensch ist gestorben. Ich meine, da zweifle ich nicht darauf, dass er vermisst wird. Höchstwahrscheinlich nicht von wirklich all den Menschen, die das da schreiben. Wobei es trotzdem schön ist, sowas zu schreiben. Er wird vermisst von den Menschen, die ihm wirklich nahe standen. Also ich kann ihn ja schlecht vermissen, wenn er sich da jetzt nach der Vorstellung des ersten iPods bis zur nächsten Vorstellung des iPods 2 oder so, da dachte ich nicht mal an ihn. Also ich benutze meinen MacBook täglich, ich denke aber nicht an ihn, auch nicht an die ganzen Menschen, die jetzt eigentlich dafür verantwortlich sind, dass mein MacBook so cool ist, wie cool er auch nur sein kann. Auf jeden Fall. Was ist passiert, das fand ich ziemlich lustig. Und jetzt keine Sorge, Leute, ich bin nicht ein Mensch, der da jetzt irgendwie da versucht, irgendeinen Aberglauben rauszuziehen oder so. Auf jeden Fall, als Steve Jobs gestorben ist, ging auch mein MacBook zugrunde. Und ich weiß es, eins hat nichts mit dem anderen zu tun. Glücklicherweise, denn sonst würden alle MacBooks auf der Welt kaputt gehen und das wäre dann wirklich eine ökonomische Krise. Und es ist eine lustige Vorstellung. Stellt euch mal vor, Bill Gates geht tot und alle Windows, wo Windows drauf ist, hören auf zu existieren. Wie auch immer, da wären die ganzen Leute, die Linux benutzen, auf der sicheren Seite, da sind so viele Leute mit beteiligt, dass da wirklich, ja, bevor die alle abkrepieren oder von uns gehen, sagen wir es mal schöner, denn das war wirklich nicht ein schöner Ausdruck. Ja, also ihr habt die Idee verstanden. Auf jeden Fall, ich habe dann mein MacBook zur Reparatur, also zur Diagnose gebracht. Und glücklicherweise für mich stellte sich heraus, dass er dann doch nicht tot war, sondern dass wenn ich das französische Internet installiere, sollte ich mein Little Snitch wegmachen. Little Snitch, das war so ein Programm, das dafür da war, um alle anderen Applikationen daran zu hindern, ins Internet zu gehen, ohne dass ich okay dazu sage. Wobei das, wenn man ein Internetprogramm, damit die Livebox oder damit man halt eben ins Internet gehen kann, funktioniert, dann sollte man so ein Programm auf jeden Fall deaktivieren, was ich nicht gemacht habe. Dann gab es da irgendwie so eine Windows-Reaktion und alles ist zusammengebrochen. Und ich habe glücklicherweise für den Menschen, der meinen Computer repariert hat, unglücklicherweise für mich, meine Installationsdisks verloren. Und ja, auf jeden Fall kostete das nicht wirklich viel. Was ich aber lustig finde, ist, dass ich dann vom zukünftigen Mann, sagen wir ihn mal einfach mal so, zukünftigen Mann aus Kolumbiens, der Schwester meiner Frau, ja, das fängt schon an ein bisschen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten zu werden, auf jeden Fall von ihm habe ich den iMac, die erste Version des iMacs, also diese bunten großen Bildschirme bekommen, der aber einer Freundin von ihm gehört hatte und für knapp, also etwas unter 6 Jahren in einem Keller war, unter einer Rohrleitung, die getropft hat. Also der war im Wasser. Und jetzt, liebe Leute, stellt euch das mal vor, wir haben ihn letzten Sommer rausgeholt. Er stand dann hier bei uns im Trocknen für 2-3 Monate. Und als mein MacBook tot ging, habe ich den angemacht und das Ding funktioniert. Ich bin überwältigt. Also wirklich, ich hoffe, dass die ganzen Nachfolger von den lieben Steve Jobs wirklich auch so, na, ich kann nicht sagen kompetent, denn er ist ja nicht wirklich ganz allein für alles verantwortlich, aber so ins Detail und so, also so handeln werden, wie er es auch getan hat, denn wirklich Respekt, Respekt, Respekt. 5 Jahre in einem Keller, wo die Temperaturunterschiede wirklich drastisch waren, wo es teilweise also ein Wasserbestandteil in der Luft lag über 90%, und das Ding geht wirklich immer noch und alles geht. Man kann sogar eine CD reinmachen und der kann das lesen. Und wobei beim Rausholen gibt es dann schon kleine Probleme, aber trotzdem, alle Achtung, 6 Jahre. Und ja, die ersten Macs, die kamen irgendwann in den 90ern raus und das Ding hat über 15 Jahre auf den Rücken. Und was auch cool ist, ich habe einen 16 und 32 GB USB-Stick, den er lesen kann. Also ich finde das wirklich unglaublich, denn meine alten Windows, da irgendwie Windows 1 und so, ich habe nicht mal einen USB-Port dafür. Also ich brauche ein anderes USB-Dingsbums, um das überhaupt anzuschließen. Geschweige denn es zu lesen oder irgendwas da drauf zu kopieren oder andersrum. Wie auch immer, ich war wirklich überwältigt und jetzt benutze ich diesen iMac, also die erste Version des iMacs, unten im Atelier. Also wenn ich sage unten, dann ist es deshalb, weil wir haben ein Haus gemietet, hier wo wir umgezogen sind, und oben haben wir die Wohnung, unten das Atelier. Und wir sind recht glücklich. Und da steht der jetzt und wird als, naja, zum Internet durchstöbern benutzt und zum Dateien. Also wir schreiben alle Dossiers drauf. Auf jeden Fall wirklich, wirklich cool. Gut, es gab noch etwas, über das ich reden wollte, aber ich denke, das sollte reichen. Oder was meint ihr? Ich mache nur Scherze. Nee, das sollte reichen. Ich verbleibe mit einem Gruß und ja, stelle euch ein zweites Lied von Début sur les Anges vor. Und zwar der Spaziergang auf dem Mond. Finde ich ganz lustig. Viel Spaß. Par peur d'être sourd, muet contour, viendra. Comme je t'imagine, rangé pour un jean, te jetant dans mes bras. Se dessine au loin, des nuits qui n'en finissent pas. Je n'ai rien à t'offrir, tu n'es pas encore.